Seht ihr das auch? Das ist Katerra. Sie scheint mit jemandem zu kämpfen. Da, auf der Mauer. Das ist Justus. Haut ab, Kollegen! Wir werden angegriffen! Wir müssen ihnen helfen. Ja, aber Zuko nicht. Er muss das Kästchen in Sicherheit bringen. Ich gehe. Bleib du bei Zuko, Bob, und hilf ihm. Okay. Wir treffen uns draußen, hinter dem Südausgang. Gut, dann los. Peter rannte den Hügel hinab, hechtete über die Mauer und traute seinen Augen nicht. Drei Gestalten griffen Justus und Katara an. Hauptsächlich Katara, denn die junge Frau setzte sich äußerst geschickt zur Wehr und kämpfte gegen alle drei gleichzeitig. Zwei der Angreifer wurden von ihr mit gezielten Karatetritten niedergestreckt. Die dritte Gestalt, eine Frau, sprang in letzter Sekunde zur Seite und rannte weg. Wo ist Zuko, Peter? Wir müssen zu ihm sofort. Ja, dann über die Mauer. Los, komm, Justus. Zuko will uns am Südausgang treffen. Bob ist bei ihm. Wer waren diese Angreifer, Katara? Es handelte sich um Fan Wen, einen Bruder von Zukos Mutter. Er macht gemeinsame Sache mit ihr. Ja. Der zweite Angreifer war wohl ein Freund von ihnen und gehört ebenso wie die Frau zum Clan. Ja, aber wie haben sie uns gefunden? Ich weiß es nicht. Wir werden es noch herausfinden. Aber zuerst gehen wir zu Zuko und Bob und dann fahren wir gemeinsam ins Hotel zurück. Ja, das hört sich vernünftig an.